Drittes Kapitel. Die alldeutsche Organisation. Alldeutsch, das bedeutet die Einbildung der Deutschen, eine bevorzugte Rasse zu sein, von der Vorsehung dazu bestimmt, eine schwache Welt mit Gewalt und Brutalität zu versklaven. Alldeutsch ist also ein unausgesprochener Glaubenssatz der Deutschen seit den Tagen, da sie noch in germanischem Stammesbewusstsein lebten, bis hinein in die letzten Tage des vorigen Jahrhunderts. Hier erst erreichten diese Ideen ihre höchste Blütezeit, und sie wurden in einer gewaltigen und gut organisierten Bewegung zusammengeführt. Ihr verblüffendes und ehrgeiziges Programm verschmolz alle größeren Gedankengänge und Auffassungen deutscher Lehrer. Schriftsteller, Staatsmänner und Philosophen wie Kant, Hegel, Nietzsche, von Bernhardi, Rohrbach, Treischke und Spengler. Da die von dieser Bewegung gepredigte Glaubenslehre genau auf die germanische Urseele abgestimmt war und die tatsächlichen Grundsätze der deutschen Denker beinhaltete, fand diese Organisation sofort einen gewaltigen Zulauf. In der Tat wurden ihre Ansichten bei den Deutschen so volkstümlich, dass ihr verderbliches Dogma 10 Jahre nach ihrem Aufkommen sich über die ganze Welt ausgebreitet hatte. 1886 berief ein gewisser Dr. Karl Peters einen gesamtdeutschen Kongress nach Berlin ein. Hier waren dann alle deutschen nationalen Verbände vertreten. Im Verlauf des Kongresses wurden sie alle in eine Gemeinschaft zusammengefasst, in der sogenannten Deutschen Liga. Ihr Programm war zunächst so verschwommen und unklar, dass nach und nach viele Streitigkeiten unter den verschiedenen Gruppen entstanden, sodass ihre Auflösung unmittelbar bevorzustehen schien. Das blieb so, bis 1891 Professor Ernst Hasse, Reichsabgeordneter für den Bezirk Leipzig, ihr Präsident wurde und die Führung selbst in die Hand nahm. Als erstes verschickte Professor Hasse eindringliche Aufrufe mit der Bitte um Unterstützung, in denen er, wie er sagte, die Tradition der deutschen Seele beschwor. Sein Aufruf fiel auf so günstigen Boden, dass die Liga sprunghaft anwuchs. So dauerte es dann auch nicht lange, bis sie in der Lage war, eine eigene Zeitung herauszugeben und zu unterhalten. 1894 änderte sie ihren Namen in Alldeutsche Liga um. Gleichzeitig legte sie ein umfassendes Aktionsprogramm vor, in dem die Eroberung der Welt ebenso gefordert wurde wie ihre dauernde Beherrschung durch Deutschland. Dieses Aktionsprogramm zur Erreichung des vorgezeichneten Ziels war so mit Einzelheiten gespickt und die Entwicklungsstufen so umfassend, dass sie fast unverändert von den Nazis übernommen wurden. Als Leitspruch wählte die Liga den des großen Kurfürsten: Gedenke, dass du ein Deutscher bist. In der Zwischenzeit, während die Gefolgsleute die Alldeutsche Liga ausbauten, wurde der deutsche Professor Heinrich von Treischke in ganz Deutschland als neuer Prophet hellauf gefeiert. Über Jahre hindurch hatte er den gefährlichen großdeutschen Gedanken leidenschaftlich verbreitet. Seine Reden bestanden aus einer fanatischen Mischung von Kriegshetze, Hass, Christenfeindlichkeit und Zerstörungslust. Das Predigen derartiger Lehren brachte Treitschke die hohe Ehre ein, von den Deutschen als der Apostel ihrer Ideale anerkannt zu werden. Heinrich von Treitschke wurde 1834 in Dresden geboren. Nachdem er verschiedene Universitäten besucht hatte und nachdem er sich eine Zeitlang ziellos hatte treiben lassen, verzehrte er sich plötzlich leidenschaftlich auf den gewundenen Pfaden nach Vereinigung aller Deutschen, die sich auf das Schwert stützen sollte. In dem Bewusstsein, dass die beste Methode zur Verbreitung solcher Gedanken in der damaligen Zeit darin bestand, sich als Lehrer zu betätigen, wandelte er sich eifrig diese Aufgabe zu. Seine unermüdliche Vorbereitung des preußischen Gedankens und dessen Lehren der eisernen Faustregel erlaubte ihm schließlich, sich in Berlin niederzulassen, wo er als allgemein beliebter Historiker und Publizist wirkte. Treitschke war ein Kriegstreiber und Verfechter des Machtschaft-Rechtsgedankens ersten Ranges, von Natur aus mit einer hervorragenden Rednergabe ausgestattet. Faszinierte er seine Studenten in seinen Vorlesungen für die Unterwerfung, koste es, was es wolle, denn in Anlehnung an seine Auffassung über die Entwicklung der Deutschen und ihrer Geschichte musste dies zwangsläufig einen solchen Verlauf nehmen, um sich über die Grenzen hinaus ausdehnen zu können. Anfangs begnügte er sich mit Europa als Lebensraum, aber nach den Erfolgen des deutschen Heeres 1870 vergrößerte und erweiterte er seine erste Erklärung. Dabei behauptete er nun, es sei die Aufgabe Deutschlands, die Welt zu erobern und zu beherrschen. Dadurch, dass man die Welt in einen Krieg hineinschlittern ließe, wäre dann die deutsche Nation vom Schicksal dazu auserkoren, der Superstaat des Universums zu werden und die Weltbevölkerung in Sklaverei zu halten. Mit diesen Vorlesungen, die doch so gänzlich dem deutschen Charakter entsprachen, schlug Treitschke sowohl die Intellektuellen wie auch die Massen der damaligen Zeit und später ebenso Hitler in seinen Bann. Seine Lehren wurden von seinen vielen Schülern in ganz Deutschland verbreitet, bis praktisch jede Gebildete der damaligen Zeit unter seinen Einfluss geriet. Es versteht sich von selbst, dass Treitschke eine so tief verankerte Überzeugung der gewalttätigen Lehre nicht hätte auslösen können, wenn sie nicht im Wesentlichen Ziele und Gedanken beinhaltete, die schon ganz eindeutig im deutschen Charakter festgelegt und seinem Unterbewusstsein angeboren wäre. Daher verdeutlichen diese Glaubenssätze auch das derzeitige deutsche Verhalten. Nach Treitschke hat der Einzelne kein Recht an sich selbst, er gehört vielmehr nur dem Staate an, der also das ausschließliche Recht hat, den Menschen nach staatlichen Gesichtspunkten einzusetzen. Maßgebend ist einzig und allein das Staatsinteresse. Es gibt keine andere Macht als die Staatsräson, und Krieg ist das einzige und beste Mittel, um diesen Willen zum Tragen zu bringen. Ein dermaßen beauftragtes Deutschland kann keine andere irdische Macht anerkennen. Das Machtschaftsrecht gilt für den Deutschen, wenn er das Schwert schwingt. So etwas wie die Heiligkeit des menschlichen Lebens gibt es für den Deutschen nicht. Krieg bedeutet für ihn das höchste Glück, weil er dabei ohne Gemütsbewegung morden kann. Krieg ist der beste Weg, um Deutschlands Nachbar den eigenen Willen aufzuzwingen, wie er gleichzeitig die einzige mögliche Heilbehandlung für die krank gewordene Nation ist. Und während sich Treitschke so mit Deutschland beschäftigt, untersuchte zugleich die verschiedenen Methoden, wie die Welt zu unterwerfen und zu beherrschen sei. Deutschland, schreibt er, muss es sich zur Aufgabe machen, im feindlichen Ausland Verräter für seine Interessen zu beschäftigen. Aber zugleich fügt er auch hinzu, und jeder Deutsche muss ein Verkappter und wenn es sich machen lässt, ein aktiver Spion sein. Lüge und Betrug werden als Grundsätze deutscher Politik empfohlen. Was Verträge und Vergleiche angeht, meint Treitschke, sind diese nur Fetzen Papier. Er verlangt ausdrücklich, dass die von Deutschland gekündigt werden können oder müssen, wenn ihre Bestimmungen für Deutschland unvorteilhaft sind. Ja, in letzterem Falle wird jeder Vertrag automatisch ungültig und die deutsche Ehre verlangt, dass er gebrochen wird. So etwas wie internationales Recht und internationale Ordnung oder internationale Anstandspflicht gibt es nicht, fährt Treitschke fort. Und was Gerechtigkeit betrifft, so gibt es nach ihm auch so etwas nicht. Es sei denn auf der Spitze des deutschen Schwertes. Alle Vorlesungen Treitschkes, wie auch ihre spitzfindigen und peinlich genauen Auslegungen, immer von deutscher Selbstgefälligkeit bestimmt, werden am besten in einer seiner Erklärungen zusammengefasst, in der er behauptet, Deutschland könne nie Frieden mit der Welt schließen, denn nach deutscher Auffassung ist es eine fremde Welt, die nicht reformiert, sondern nur überwunden werden muss. Somit ist also Deutschlands Ideal aus Ängste mit dem Gesetz des Teufels verbunden, demzufolge sich der Deutsche Mühe geben muss, die Zivilisation zu vernichten. Die Alldeutsche Liga fasste die verschiedenen Lehrsätze Treitschkes in ein Programm zusammen und stellte in ihrer Satzung 4 Hauptgrundsätze auf, die ausführlich erläutert wurden. Die Kernpunkte waren: Erstens, in allen Ländern sind alle deutschen nationalen Bewegungen zu überwachen und zu fördern, sodass sich die Deutschen auch für die Unterstützung des Deutschtums einsetzten mit dem Endziel, alle Deutschen auf dieser Welt zu erfassen und unter einen Hut zu bringen. Zweitens, sie will eine aktive deutsche Politik in europäischen Belangen, wie auch in Übersee und ganz besonders alle kolonialen Bewegungen aus praktischen Gründen fördern. Drittens, sie will alle Fragen behandeln und beeinflussen, die die Erziehung der Kinder und die höhere Schulbildung im deutschen Sinne betreffen. Viertens, sie will das deutsche Selbstbewusstsein beschleunigt vorwärts treiben und Widerstand leisten gegen alle sich der nationalen Bewegung entgegensetzenden Bewegungen. Über die hier oben angeführten Statuten hinaus gab die Liga noch ein Manifest bekannt, in dem sie erklärt, dass das Schicksal der Deutschen in Österreich-Deutschland nicht gleichgültig gleichgültig lassen könne. Es kann ihm auch nicht gleichgültig sein, ob die Sachsen und Schwaben in Ungarn magyarisiert oder die Deutschen in der Schweiz oder die Flamen in Belgien romanisiert werden. Die Deutschen müssen alle diesbezüglichen Bewegungen in den betreffenden Ländern unterstützen, um das Alldeutschtum zu stärken. Das Deutschtum in Übersee muss mit allen nur möglichen Mitteln gefördert und vor dem Untergang bewahrt werden. Heute wissen wir ja nun, wie brav die Deutschen diese Ratschläge befolgt haben. So um 1900 gab es etwas mehr als 50 verschiedene Verbände, die alle der Deutschen Liga angeschlossen waren. In einzelnen Kleinigkeiten zwar unterschiedlich, im großen Ganzen aber übereinstimmend, fühlten sie sich verpflichtet, sogar inbrünstig verpflichtet, seien es nun Soldaten- oder Marinevereine, ja selbst Sportclubs oder Bankinstitute, das Deutschtum in allen fernen Ländern zu pflegen und zu hegen. Die Liga bekam auch politisch beachtliches Gewicht. 1903 gehörten nicht weniger als 43 Mitglieder dem Deutschen Reichstag an. Plötzlich tauchten auch noch Zweigvereine der Liga in größeren Städten auf. In den USA gab es zwei, die eine hatte ihren Sitz in New York, die andere in Texas. Bei der Verbreitung ihrer Propaganda verteilten sie gleichzeitig Geheimagenten über die ganze Welt mit dem Auftrag, die Liga mit vertraulichen Berichten zu versorgen, soweit sie das Evangelium des Alldeutschen betrafen. Diese Agenten waren die Vorläufer der fünften Kolonne, wie wir sie heute kennen. Diese Agenten waren es, die mit dem Zusammentragen des sogenannten Deutschen Albums begannen, in das ihre Regierung ihre persönlichen Feinde, aber auch die Gegner der Idee deutscher Weltbeherrschung eintrug. Gemessen an anderen Verbrechen verblassten bei einem Volk wie den Deutschen solche Begriffe wie Erpressung. Mit jeder dahin eilenden Stunde setzten die Mitglieder der Liga ihr verbrecherisches Werk fort und sie lehrte weiterhin das für die Deutschen so große Ideal der Weltversklavung. Dadurch wurde diese Gedankenwelt zum Bestandteil im Leben aller Deutschen und wurde zum Inhalt ihrer Träume. Um 1905 war diese Idee Gemeingut aller Großdeutschen geworden. Der Grundstein war gelegt. Der erbärmliche Virus des Großdeutschtums war in den sprudelnden Kreislauf der Allgemeinheit gespritzt. Nun wartete man auf die Epidemie, von der man ganz genau wusste, dass sie früher oder später die Welt heimsuchen würde. Fest steht jedenfalls, dass die Arbeit, die Propaganda und das Programm eine Höhe erreicht hatten, zumal sich ja schon deutsche Schriftsteller in weit zurückliegenden Zeiten wie 1885 damit beschäftigt hatten, dass man nunmehr bereits voraussagte, wie und wann das idealistische Ziel der deutschen Weltherrschaft erreicht sein würde. Das Ziel dieser Propheten war keinesfalls bescheiden. Es gibt eine ganze Anzahl ernst gemeinter Schriften, in denen der Geschichtsablauf des Landes sorgfältig bis in alle Einzelheiten abgehandelt und die Idealisierung des Deutschtums wie ein Evangelium geschildert wird. Aus einer solchen Prophezeiung erfahren wir, übrigens schon 1900 geschrieben, dass sich so um 1950 herum Dinge abzeichnen werden, die große Unruhe mit sich brächten. Demzufolge haben sich bis dahin alle Deutschen zusammengefunden. Holland tritt der Deutschen Union bei, in Belgien drängen die Flammen an die Macht. Weil das französische Element Unruhe verursacht, sieht sich Deutschland gezwungen zu intervenieren. Falls sich Frankreich der Einverleibung ganz Belgiens widersetzen sollte, fällt das wallonische Gebiet an Frankreich, der flämische Teil an Deutschland. Sollte Frankreich zu den Waffen greifen, wird ganz Belgien besetzt und dem Großdeutschen Reich einverleibt. Der Verfasser führt dann weiter aus, zwar etwas nebelhaft, die Angelegenheiten in Sachen Frankreich, die Schweiz und die Balkanstaaten zu erörtern, wobei der Verfasser aber die Deutschen gleichzeitig davor warnt, unter keinen Umständen einen Krieg gegen Russland zu führen. Er vervollständigt seine Voraussage mit der Feststellung, dass die großdeutsche Weltmacht im Jahre 1950 200 Millionen Einwohner zählen wird. Alle Menschen sind nun glücklich, weil die Deutschen endlich in einem Reich vereinigt sind und damit den Lauf der Welt bestimmen. Den Deutschen von heute scheint diese Voraussage womöglich nicht einmal fantastisch. Im Ganzen genommen wird diese Prophezeiung heute sogar als zu mäßig angesehen, sodass radikalere Führer die Erreichung der deutschen Welt auf eine viel frühere Zeit als 1950 vorverlegt haben. 1895 schrieb ein ehrgeiziger Deutscher, dass der Tag irgendwann um 1915 kommen würde. Hier ist ein Ausschnitt seiner Prophezeiung. So um 1915 beginnt die ganze Erde zu beben. Zwei große Staaten nehmen Zuflucht zur Selbstverteidigung, Amerika und Russland. Amerika lässt sich lauthals mit dem Programm von Pan-Amerika vernehmen. Russland schließt Zollverträge mit der Türkei, Persien und China, Großbritannien. Pan-Amerika und der panslawische Koloss drohen die 16 europäischen Staaten zu vernichten. In diesem Augenblick schaltete sich Deutschland ein und die Gelegenheit beim Schopfe fassend, trifft es Vorbereitungen, Heer und Marine für den kommenden Kampf bereitzustellen. Dann folgt eine Kriegsbeschreibung und ein Durcheinander von Hirngespinsten, worauf der Schreiber fortfährt: Die Junker schwimmen im Geld. Inzwischen ist die Pan-Amerika-Bewegung in Deutschland zur Quelle großer Beunruhigung geworden. Denn dadurch wird die Verbreitung des deutschen Gedankens in Südamerika bedroht. Die USA wollen nicht nachgeben, die deutschen, französischen, englischen Flotten machen mobil und stechen mit Ziel Amerika in See. Die amerikanische Flotte wird vernichtet. An Land machen die deutschen Truppen mit den amerikanischen Söldnern kurzen Prozess. Unter der hervorragenden Führung der deutschen Militärs bleiben die Deutschen überall siegreich. Auf See beweisen die deutschen Schiffe, Geschütze und Mannschaften ihre große Überlegenheit über die Engländer, die vollständig geschlagen werden. Deutsche Disziplin, deutscher Mut und deutsche Geschicklichkeit machen die deutsche Flotte unüberwindlich. Die britische Flotte wird vernichtet. Nach der Landung in England leisten die Briten nur halbherzigen Widerstand. Deutsche und italienische Soldaten besetzen London. England und Amerika werden besiegt und der Friede wird geschlossen. Was die Friedensbedingungen anbetrifft, so erklärt der Verfasser: Deutschland übernimmt Mexiko, Guatemala, britisch Honduras, ganz Brasilien südlich des Amazonas, Uruguay, Paraguay, Bolivien, Peru und Nordchile. Frankreich nimmt sich Brasilien nördlich des Amazonas, britisch Guyana, Venezuela, Kolumbien und Ecuador. Italien eignet sich den Rest von Südamerika an, wozu auch Argentinien gehört. Westindien wird zwischen Deutschland und Frankreich geteilt. Gibraltar wird an Spanien zurückgegeben. Italien erhält noch Malta, die Türkei Zypern. Die Engländer haben eine gewaltige Kriegsentschädigung zu zahlen. In England herrscht große Entrüstung darüber, dass die gesamte englische Flotte von den Deutschen als Faustpfand für die Bezahlung der Kriegsschuld festgehalten wird. Alle Suezkanal-Aktien Englands werden beschlagnahmt und unter die Sieger verteilt. Die Kimberley-Diamantenminen werden von Deutschland übernommen. Alle in Südamerika und Brasilien angelegten englischen und amerikanischen Kapitalien werden in deutsche Hände gegeben. Die Überseekabel werden von Deutschland übernommen. Alle englischen und amerikanischen Kolonisten werden aufgefordert, Südamerika innerhalb eines Jahres zu verlassen, und diese werden niemals mehr die Erlaubnis erhalten, in irgendeines dieser Länder des Kontinents zurückzukehren. Auf diese Weise werden England und Amerika gedemütigt, und die Herrschaft der deutschen eisernen Faustregel ist auf diese Weise gesichert. Landkarten, die kurze Zeit nach dieser Prophezeiung veröffentlicht wurden, zeigen die Aufteilung Südamerikas, halb Nordamerikas wie auch Mittelamerika und werden dort als deutsche Kolonien ausgewiesen. Ein anderer Schriftsteller, der den Krieg ähnlich wie der oben erwähnte voraussagt, beschließt seine Prophezeiung mit der Feststellung, dass nach der vollständigen Demütigung Englands nun für Deutschland die Zeit gekommen wäre, auch mit den USA abzurechnen. Aber nach der deutschen Mobilmachung willigten die USA in allen Forderungen ein, ohne auch nur eine Hand zur Gegenwehr zu heben. Mögen auch viele der Prophezeiungen in Einzelheiten abweichen, so wird der Leser dennoch die alten Hauptthesen erkennen. Die Vergötterung des Altdeutschtums kann nicht ohne Untergang und Demütigung Englands und Amerikas vollständig sein. Dass dem so ist, stellte der deutsche Professor Dr. Samassas heraus, indem er 1902 erklärte, Deutschland müsse darauf vorbereitet sein, sich mit den Briten und Amerikanern kriegerisch auseinanderzusetzen. Nach Niederwerfung dieser beiden letzten freien Völker könne Deutschland die Welt ganz nach Wunsch und Willen beherrschen. 1904 schrieb ein Beobachter, der alle derartigen Prophezeiungen und Wünsche sorgfältig studiert hatte, eine Analyse, in der er warnend voraussagte, dass die alldeutschen Doktrinen sehr wohl zum nationalen Wunschbild werden und einen gefährlichen Geist heraufbeschwören könnten. Für das Angelsachsentum folgt aus dieser Lehre: Bereit sein ist alles, England und Amerika müssen jederzeit darauf vorbereitet sein, dem teutonischen Ansturm, wann immer er auch kommen mag, mit Erfolg entgegentreten zu können.